Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Patriotismus. Ein heikles, ein hochaktuelles Thema. Darf man, kann man oder soll man heutzutage patriotisch denken oder fühlen? Begibt man sich damit nicht sofort auf verbranntes Terrain? In einer Zeit, in der gerade mit diesem Begriff so viel Stimmung gemacht wird, so viele Emotionen hochkochen, ist es schwierig und wichtig zugleich, sich dem Patriotismus von einem anderen Blickwinkel her anzunähern. Wir sind in Sorge um unsere Kultur. Wir sind in Sorge um unsere Identität. Wir sind in Sorge, zur Minderheit im eigenen Land zu werden. Aber, liebe Freunde, dieses Land ist unser Land. Es ist unsere Nation. Deutschland ist nicht verhandelbar. Wir sind das Volk. Wir sind das Volk. Wir sind das Volk. Mittlerweile sitzen Abgeordnete in diesem Haus, die kann ich nicht anders bezeichnen als Rassisten. Wer sich so gebiert, ist ein Rassist, sehr geehrte Damen und Herren. Wer Deutschland nicht liebt, soll Deutschland verlassen. Wer Deutschland nicht liebt, soll Deutschland verlassen. Diese Krankheit, liebe Freunde, diese Krankheit, die uns nicht mehr loslässt und die unheilbar ist, ist die reine, ist die ehrliche, ist die bescheidene Vaterlandsliebe! Vaterlandsliebe, echten Patriotismus, den reklamieren oft gerade die für sich, die genau zu wissen scheinen, wer nicht dazugehört. Aber ist das noch Patriotismus oder vor allem Hass auf alles Fremde? Die Publizistin Thea Dorn fordert, gerade deshalb jetzt patriotisch zu sein. Sie will die Vaterlandsliebe nicht rechten Bewegungen überlassen. Wir erleben ja gerade jetzt, wie schwierig es wird, wenn man ein emotionsfreies Verhältnis zum eigenen Vaterland predigt und wie schnell es eben dann passiert, dass wir es wieder anfangen, mit völlig irrationalen Formen von einem Patriotismus zu tun kriegen, weil wir die sinnvolle Mitte, was aus meiner Sicht eben der aufgeklärte Patriotismus wäre, nicht besetzt haben. Thea Dorn hat einen Leitfaden für Patrioten geschrieben, die keine Nationalisten sein wollen, die auf niemanden herabblicken, die sich in der Welt wohl und doch in Deutschland zu Hause fühlen, die diesem Land verbunden sind, die also aufgeklärt und patriotisch gleichermaßen sind. Für Heiner Hastedt von der Uni Rostock ein sinnvoller Ansatz. Auch er plädiert dafür, dass wir aufhören, diesen Komplexpatriotismus von vornherein negativ wegzukapseln, weil das ja dazu führt, dass dieser Gefühlskomplexpatriotismus eigentlich von den Falschen gestaltet wird. Die Deutschen und die Liebe zu ihrem Land. Eine langwierige und komplizierte Geschichte. Noch im 18. Jahrhundert war der Gedanke einer deutschen Nation den meisten Bayern, Sachsen und Schwaben fremd. Erst unter der Fremdherrschaft Napoleons keimte gesamtdeutscher Patriotismus auf, um dann im 20. Jahrhundert in Größenwahn und übersteigerten Nationalismus umzuschlagen. Erst war da zu wenig Patriotismus, dann zu viel und auf eine verhängnisvolle Weise. Was lässt sich also mit diesem Gefühl heute noch anfangen? Wer Patriotismus für überholt hält, den machen vielleicht einige Zeilen von Kurt Tucholsky nachdenklich. Während des schlimmsten Anfalls von deutschem Größenwahn schrieb er Folgendes, nachdem er vor der aufziehenden Nazi-Herrschaft nach Schweden geflüchtet war. Es ist ja nicht wahr, dass jene, die sich national nennen und nichts sind als bürgerlich-militaristisch, dieses Land und seine Sprache für sich gepachtet haben. Weder der Regierungsvertreter im Gehrock, noch der Oberstudienrat, noch die Herren und Damen des Stahlhelms allein sind Deutschland. Wir sind auch noch da. Sie reißen den Mund auf und rufen im Namen Deutschlands. Sie rufen: Wir lieben dieses Land, nur wir lieben es. Es ist nicht wahr. Man hat uns zu berücksichtigen, wenn man von Deutschland spricht. Uns, Kommunisten, junge Sozialisten, Pazifisten, Freiheitsliebende aller Grade. Man hat uns mitzudenken, wenn Deutschland gedacht wird. Wie einfach so zu tun, als bestehe Deutschland nur aus den nationalen Verbänden. Deutschland ist ein gespaltenes Land. Ein Teil von ihm sind wir. Und in allen Gegensätzen steht, unerschütterlich, ohne Fahne, ohne Leierkasten, ohne Sentimentalität und ohne gezücktes Schwert, die stille Liebe zu unserer Heimat. Kurt Tucholsky war Jude und Kommunist. Er war einer der ersten, die vor dem verhängnisvollen Nationalismus der späten 20er Jahre fliehen mussten. Die Mehrheit in der Bundesrepublik hat nach dem Holocaust und dem Zweiten Weltkrieg Konsequenzen gezogen. Die Liebe zum Vaterland wurde zunehmend ein Tabu, sagt Gary Schaal von der Helmut-Schmidt-Universität in Hamburg. Vielen Linken und Intellektuellen in Deutschland ist Patriotismus bis heute fremd, wenn sie ihn nicht sogar für gefährlich halten. Es gibt natürlich die deutsche Geschichte, aus der hervorgeht, dass mit dem Dritten Reich Emotionen immer etwas damit zu tun haben, dass man verführbar ist. Und diese Angst davor, dass Deutsche noch einmal verführbar sein könnten, überstrahlt natürlich die gesamte deutsche Politik. Zu dieser Haltung entwickelten Soziologen und Philosophen um Jürgen Habermas sogar ein eigenes Konzept, den Verfassungspatriotismus. Er lässt sich durchaus als Reaktion auf den nationalen Taumel rund um die Weltkriege verstehen. Der Politikwissenschaftler Dolf Sternberger brachte die Idee in den 1970er Jahren in einem Zeitungsartikel auf. Wir leben in einer ganzen Verfassung, in einem ganzen Verfassungsstaat. Und das ist selbst eine Art von Vaterland. Patriotismus heißt hier rationales Akzeptieren des deutschen Grundgesetzes. Dieser Patriotismus soll also gar nicht notwendig ein Gefühl sein. Es geht nicht um Kultur, um Sprache, um eine Fußballmannschaft. Es geht um die Verfassung, um eine rationale Identifikation mit dem Grundgesetz, mit der Würde des Menschen, der Gleichheit vor dem Gesetz, letztlich mit Paragraphen. Aber reicht das? Und lassen sich die patriotischen Gefühle einfach so wegrationalisieren? Diese Zweifel begleiteten den Verfassungspatriotismus von Beginn an. Auch Thea Dorn fehlt da etwas. Das ist mir zu kühl. Das ist aber natürlich genau ein Teil des Problems am reinen Verfassungspatriotismus, dass möglicherweise das Grundgesetz alleine eben doch nicht stark genug ist, diese Art von Emotion in uns zu wecken, die es braucht, wenn man Bürger will, die sich so für dieses Land engagieren, dass es ihnen eben im wahrsten Sinne des Wortes, wie es in der Liebe ist, am Herzen liegt. Eine derartige Abkühlung der Vaterlandsliebe hält Dorn für falsch. Sie will schon gar nicht, wie viele Linke lange Zeit in der Bundesrepublik, über Patriotismus die Nase rümpfen und ihn den Rechten und Rechtsradikalen überlassen. Sie plädiert dagegen für einen Patriotismus, der ohne Abwertung anderer auskommt, der weiß, wofür er streitet, ohne Hass auf das Fremde zu fördern. Ein heikles und kompliziertes Unterfangen. Das zeigt schon der Begriff, den Thea Dorn dafür vorschlägt, aufgeklärter Patriotismus. Was Aufklärung eigentlich bedeutet, erläutert Immanuel Kant in seinem Aufsatz Beantwortung der Frage, was ist Aufklärung? Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Sapere aude, habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen, ist also der Wahlspruch der Aufklärung. Freiheit und Gleichheit für alle Menschen, das ist der Anspruch der Aufklärung. Und der Weg zu diesem Ziel führt für Kant über den Verstand. Der Mensch darf nicht andere für sich entscheiden lassen, sondern muss selbst denken und auch die Motive für sein Handeln mit dem eigenen Verstand bestimmen. Dazu muss er ihn insbesondere von Affekten und Leidenschaften reinhalten. Diese machen unfrei, denn mit Wut, Zorn, Verliebtheit reagiert er ja nur auf Eindrücke, die auf einen Menschen einprasseln. Affekten und Leidenschaften unterworfen zu sein, ist wohl immer Krankheit des Gemüts, weil beides die Herrschaft der Vernunft ausschließt. Freiheit hat der Mensch laut Kant dagegen da, wo er die Gesetze seines Handelns aus der eigenen Vernunft heraussetzt. Wem der Affekt wie ein Raptus anzuwandeln pflegt, der ist, so gutartig jener auch sein mag, doch einem Gestörten ähnlich. Es stellt sich also die Frage, wie soll es möglich sein, ein Gefühl wie den Patriotismus zu fördern und gleichzeitig aufgeklärt und der Vernunft verpflichtet zu bleiben? Zunächst einmal lohnt sich dazu ein Blick auf die Geschichte, denn es gibt eine historische Verbindung zwischen Aufklärung und Patriotismus. Sie war in Deutschland nur von sehr kurzer Dauer. Ab dem Ende des 18. Jahrhunderts versammelte sich in den Salons von Rahel Farnhagen und Henriette Herz das gehobene Bildungsbürgertum. Die Teilnehmer verstanden sich als Kulturpatrioten, lasen Goethe und Schiller und waren keineswegs militärisch gesinnt. Der Blick ins revolutionäre Frankreich war eher bewundernd. Viele der Gastgeberinnen waren Jüdinnen. Einer der berühmtesten, Rahel Farnhagen, ging es nach eigener Aussage darum, ein Mensch unter Menschen zu werden. Ich bin bescheiden und gebe mich doch preis durch Sprechen und kann sehr lange schweigen und liebe alles Menschliche. Einer der regelmäßigen Besucher, der Philosoph Friedrich Schleiermacher, setzte sogar große Hoffnungen in die Bewegung. Jeder Mensch sollte in den Salons die Aussicht in eine andere und fremde Welt gewähren, sodass alle Erscheinungen der Menschheit ihm nach und nach bekannt und auch die fremdesten Gemüter und Verhältnisse ihm befreundet und gleichsam nachbarlich werden können. Eine kurze Zeit lang waren also die Grundwerte der Aufklärung, Freiheit und Gleichheit aller Menschen mit der Liebe zum Vaterland verträglich. Aber nur kurz. Ein Weltereignis änderte die Stimmung im Land nachhaltig. 1806 schlug Napoleon die preußischen Truppen vernichtend und in den Salons drehte sich der Wind. Es traf sich nun die militärische Elite und diskutierte den Gegenschlag gegen Frankreich. Der Dichter Achim von Arnim ließ zu seiner Tischgesellschaft folgende Personengruppen gar nicht erst zu: Frauen, Franzosen, Philister und Juden. Jetzt kam ein anderer, aggressiver Patriotismus zum Vorschein, den Heinrich Heine im Exil in Frankreich so kommentierte. Der Patriotismus des Deutschen besteht darin, dass sein Herz enger wird, dass es sich zusammenzieht wie Leder in der Kälte, dass er das Fremdländische hasst, dass er nicht mehr Weltbürger, nicht mehr Europäer, sondern nur ein enger Deutscher sein will. Es begann die schäbige, plumpe, ungewaschene Opposition gegen eine Gesinnung, die eben das Herrlichste und Heiligste ist, was Deutschland hervorgebracht hat. Nämlich gegen jene Humanität, gegen jene allgemeine Menschenverbrüderung, gegen jenen Kosmopolitismus, dem unsere großen Geister, Lessing, Herder, Schiller, Goethe, Jean-Paul, dem alle Gebildeten in Deutschland immer gehuldigt haben. Thea Dorn hat es auf die frühere erste Entwicklung eines patriotischen Gefühls in Deutschland abgesehen. Damals waren die Werte der Aufklärung verbunden mit einem generellen Wohlwollen gegenüber der Menschheit. Aber wie lässt sich ein kosmopolitischer Patriotismus bewahren oder fördern, ohne dem zweiten engstirnigen Vorschub zu leisten? Genau diese Frage diskutierten Intellektuelle gegen Ende des 18. Jahrhunderts, schreibt Thea Dorn. Und zwar auf hohem Niveau. Es gibt zwei Theologen, kein Mensch kennt die heute mehr. Der eine heißt Abraham Teller, der andere Christian Samuel Ludwig von Bayer. Und die haben in gelehrten Zeitschriften in den 1790er Jahren genau diese Frage diskutiert, wie sich Patriotismus und Kosmopolitismus zueinander verhalten. Tatsächlich ist vor allem der Theologe Christian Samuel Ludwig von Bayer heute fast vergessen. Es findet sich nicht einmal ein Wikipedia-Eintrag. Dabei ist das, was er zu sagen hat, erhellend. Er stellt in der sogenannten Deutschen Monatsschrift von 1795 zwei Fragen. Können Kosmopolitismus und Patriotismus mit und beieinander bestehen? Und welcher von beiden muss, wenn diese Verbindung nicht statt hat, dem anderen weichen? Zunächst definiert er: Der Patriot ist derjenige, der emotional an dem Land hängt, in dem er geboren wurde oder für das er sich als Wohnort entschieden hat. Den Kosmopoliten kümmert, was die Lage für die gesamte Menschheit bessert. Er denkt grundsätzlich über Staatsgrenzen hinaus. Patriot und Kosmopolit denken also grundverschieden. Dennoch sieht von Bayer ein Konzept, das beide zusammenbringt. Seine These? Ein Kosmopolit soll und darf durchaus ein Patriot sein, aber eben nur dann, wenn der Staat, in dem er lebt, unter anderem die Grundwerte der Aufklärung beachtet und garantiert. Die Liebe des aufgeklärten Patrioten ist in diesem Sinne also nicht bedingungslos, sondern abhängig davon, ob sich das Land durch einen höheren Grad von Aufklärung und Kultur vor anderen Staaten vorteilhaft auszeichnet. Unmöglich kann und wird sich der Kosmopolit für den Staat, der sein Vaterland ist, erklären, wenn er sieht, dass sich dieser Staat in Entwürfe und in Unternehmungen einlässt, die dahin abzielen, allgemeine Menschenrechte zu unterdrücken, der Vernunft Fesseln anzulegen, Aufklärung zu hindern, Aberglauben und Despotismus einzuführen. Diese Bindung an die Werte der Aufklärung schützt den kosmopolitischen Patrioten auch davor, voller Hass auf andere Staaten herabzublicken. Seine Liebe zum Vaterland wird ihn niemals so verblenden, dass er das, was andere Staaten und Nationen in ihrer physischen oder politischen Verfassung Gutes und Schätzbares haben, dass er Vorzüge und Verdienste, die ihm das Ausland darstellt, verkennt oder wohl gar herabwürdigt. Damit dies funktioniert, muss dieser aufgeklärte Patriot ein bewusster Patriot sein. Er reflektiert die Entwicklungen in seiner Heimat rational. Wenn sie universellen Menschenrechten widersprechen, sind die Prioritäten klar verteilt. Was daher der Menschheit im Ganzen wichtig ist, ihr nützt oder schadet, wird ihn immer mehr interessieren, als was nur den Staat angeht, zu dem er gehört. Von Bayer will damit aber nicht sagen, dass sich Kosmopoliten ihren Lieblingsstaat eben einfach auf dem Globus aussuchen sollen. Im Gegenteil. Für die Werte der Aufklärung soll er in seinem Land kämpfen. Wenn sie bedroht sind, glaubt von Bayer, ist der kosmopolitische Patriot sogar bereit, sein Leben für sein Land einzusetzen. Mehr noch als der gewöhnliche Patriot. Der Patriotismus hat in der Tat nur insofern einen wirklichen Wert, kann nur insofern als Tugend angesehen werden, insofern er eine Folge, Wirkung und besondere Äußerung des Kosmopolitismus ist. Die Liebe für das Vaterland ist alsdann als eine Privatneigung zu betrachten, die der allgemeinen Menschenliebe weichen muss. Den Werten der Aufklärung räumt von Bayer also einen höheren Rang ein als dem patriotischen Gefühl. Er verzichtet nicht auf Patriotismus, will ihn aber auf die Füße der Vernunft stellen. Damit hätte er vielleicht sogar Kant überzeugen können. Denn in seiner Metaphysik der Sitten kommt der Vernunftverfechter zu einer versöhnlichen Haltung zur Liebe gegenüber Mitmenschen. Aber nur, wenn sie nicht Ursache einer Handlung ist. Dann nennt er sie ein moralisches Gefühl. Wenn es also heißt, du sollst deinen Nächsten lieben als dich selbst, so heißt das nicht, du sollst unmittelbar zuerst lieben und vermittelst dieser Liebe nachher Wohltun, sondern tue deinem Nebenmenschen wohl. Und dieses Wohltun wird Menschenliebe in dir bewirken. Das bedeutet, wenn jemand moralisch handelt, dann geht das nur, wenn er das auf Basis vernünftiger Prinzipien bzw. Maximen tut. Dafür hat Kant den sogenannten kategorischen Imperativ entwickelt. Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde. Allerdings sieht Kant ein, man kann niemanden zwingen, sich moralisch korrekt zu verhalten. Daher scheint es ihm durchaus wünschenswert, wenn aus der vernunftbasierten Wohltat auch Liebe für die Menschen folgt und für solche moralischen Handlungen empfänglich macht. So ähnlich lässt sich auch von Bayers Konzept des aufgeklärten Patrioten lesen. Denn er ächtet das simple patriotische Gefühl nicht, er erweitert es und umhegt es gewissermaßen mit dem Verstand. Der Grund, sich für sein Land einzusetzen, kann nicht allein ein diffuses Gefühl der Verbundenheit mit ihm sein, sondern dass es universelle Werte und Normen, eine Kultur verkörpert, die von der Aufklärung geprägt ist. Unter dieser Voraussetzung ist eine emotionale Bindung sinnvoll und wünschenswert, auch weil sie zum Handeln motiviert. Sein Konzept hilft auch dabei, den aufgeklärten Patriotismus von seinem plumpen und gefährlichen Geschwister zu unterscheiden. Wenn selbsternannte Patrioten zum Schießbefehl an der Grenze aufrufen, dann ist das mit der universellen Menschenwürde wohl nicht in Übereinstimmung zu bringen. Also dumpfer Patriotismus. Es wäre nach von Bayers Konzept aber auch nicht denkbar, die Gleichberechtigung von Frauen durch den Islam in Frage stellen zu lassen. Der kosmopolitische oder aufgeklärte Patriot müsste sie besonders sensibel verteidigen. Denn Gleichheit ist eine Grundforderung der Aufklärung. Ein solches vernunftbasiertes Gefühl könnte auch die Solidarität fördern, findet Heiner Hastedt von der Uni Rostock. Die meiste Zeit meines Lebens hätte ich das Wort patriotisch, Patriotismus nicht positiv in den Mund nehmen wollen, weil ich diese Gefahr der Abwertung des anderen auch sehr hoch nehme. Wenn ein patriotisches Gefühl aber an die Werte der Aufklärung geknüpft sei, dann zeige es seine positiven Seiten. Wenn man es aber als Identifikation mit eigenen und wichtigen, also dass einem nicht alles egal ist in dem Umfeld, in dem man lebt, dann kann man das, glaube ich, sehr positiv besetzen. Wer sich dagegen überall in gleicher Weise für Menschenrechte einsetzen möchte, fühlt sich leicht überfordert. Es ist besser, dort anzufangen, wo einem Menschen im wörtlichen Sinn nahe sind und wo neben den Informationen über Unrecht und Probleme auch Emotionen motivieren. Also alle Menschen sind in der Hinsicht grundsätzlich gesehen von gleicher Würde, in allen Teilen der Welt, in allen Kulturen. Aber es überfordert Menschen, wenn sie sich zugleich für alles immer einsetzen müssen. Am Ende bleibt die Frage, wie viel taugt ein solches Konzept in der Praxis? Aus Sicht von Thea Dorn muss man nicht lange suchen, um einen aufgeklärten Patrioten zu finden. Als Beispiel zitiert sie etwa Thomas Mann. Der sicher ein großer Patriot gewesen ist, der Deutschland und das Deutsche sehr geliebt hat, der sich immer als großer deutscher Künstler verstanden hat. Und er ist klar in Distanz zu einem bestimmten historischen Deutschland, nämlich zum Deutschland der Nazizeit, gegangen. Aus dem Exil in den USA verfasst er Radiobotschaften an sein Land. Sie werden in der BBC gesendet. Er stellt ihnen Oberbegriffe voran: Freiheit, Humanität, Menschenwürde. Thomas Mann bezeichnet seine Botschaften als Steine, die er in Hitlers Fenster werfe. Für ihn war klar, seine Vaterlandsliebe gilt dem freiheitlich verfassten Deutschland. Und weil es Verbrechern in die Hände gefallen ist, versucht er, es mit seinen Waffen zu verteidigen. Für Thea Dorn macht dies deutlich, dass eine Figur, ein Intellektueller, ein Künstler wie Thomas Mann selber bewiesen hat, dass man sehr wohl sehr deutsch sein kann und trotzdem eben nicht in blinder Liebe sagt, egal was dieses Deutschland anstellt, es ist mein Land und ich bleibe ihm ergeben und ich folge ihm in Nibelungentreue, egal in welchen Irrsinn und in welche Grausamkeiten es sich verrennt. Geschichte wiederholt sich nicht, klar. Aber auch heute gibt es zahlreiche rechte Bewegungen, die den Patriotismus gerne für sich kapern würden. Sie schwenken nationale Flaggen bei ihren Parteitagen, singen Hymnen und behaupten, die wahren Patrioten zu sein. Wer Deutschland besiegt, soll Deutschland verlassen! Wer Deutschland besiegt, soll Deutschland verlassen! Das will Thea Dorn so nicht zulassen. Wir konnten jahrzehntelang uns zurücklehnen und aus Politik völlig raushalten. Ab und zu mal haben wir vielleicht ein Kreuzchen bei Wahlen gemacht. Ich glaube, unter den jetzigen Bedingungen ist jeder von uns aufgerufen, sich politisch viel stärker zu engagieren. Fabian Mader beschäftigte sich für diesen Radio-Wissen-Podcast aus der Philosophie mit dem aufgeklärten Patriotismus. Regie führte Irene Schuck. In der Technik war Daniela Röder. Es sprachen Beate Himmelstoß, Andreas Neumann, Johannes Hitzelberger und Diana Gaul. Redaktion Bernhard Kastner.